Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Wir treten ein, als trüge jeder Schritt ein stilles Gewicht, und unsere Stimmen sind Kerzen, die im Atem der Halle beben. Ein Leid, was zieht uns voran, wie ein dunkler Faden im Licht. Und was wir nicht sagen können, lässt der Chor für uns leben. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Ewige Ruhe für jene, die gingen, und ein Licht, das nicht bricht. Dann steigt der Rauch der Kerzen auf, und jede Stunde klingt wie Asche. Flüstern steigt der Rauch der Kerzen auf, als ob die Welt ihr Herz vergaße. Dir gebührt der Hymn Gott im Seon, in der heiligen Stadt, und jedes Gelübde findet dich. Auch wenn die Lippen verstummen, hör unser Gebet, wenn die Nacht uns an die Schwelle trat. Zu dir wird alles Fleisch kommen, wenn alle Wege sich krümmen. Et tibi redetur votum in Jerusalem, exaudi orationem meam, ad te omnes caro venit. Flüstern steigt der Rauch der Kerzen auf, und jede Stunde klingt wie Asche. Flüstern steigt der Rauch auf, als ob die Welt ihr Herz vergaße. Wir gehen nicht allein. Wir tragen Namen wie Licht in den Händen. Wir singen, bis die Türen der Zeit sich schließen, und singen weiter, wenn sie sich wieder öffnen. Requiem aeternam dona eis Domine. Ewige Ruhe gib ihnen.